Macht und ist benutzt und dabei betrogen. Wie oft habt ihr mich in meinem Leben schon enttäuscht? Wie oft habt ihr nach euren Taten passiert. Wie oft habt ihr mich in meinem Leben schon entdeckt?